herzlich willkommen. Um den Effekt dieses Programms gänzlich zu spüren, müssen Sie die Anweisung, die Ihr Lehrer Ihnen bei der Ankunft gegeben hat, genau befolgen. Atmen Sie jetzt tief durch und geben Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit dem Bildschirm. Es ist Zeit zuzuhören, Zeit zu lernen, Zeit zum Lernen.